bist froh, läuft das Biss. Du nicht so, als weißt du's nicht. Erst die Fresse, große Preise, dann Blut in dein.